Freitag. Kurz vor 7 war sie da. Sie hatte erwartet, am frühen Morgen rascher voran und früher anzukommen. Als noch eine und noch eine Baustelle kam, wurde sie nervös. Würde er durch das Tor treten, vergebens nach ihr Ausschau halten und als erstes enttäuscht und entmutigt sein? Im Rückspiegel ging die Sonne auf. Sie wäre ihr lieber entgegengefahren als vor ihr davon, auch wenn es sie geblendet hätte. Sie packte, wo sie immer geparkt hatte, und ging den kurzen Weg zum Tor so langsam, wie sie ihn immer gegangen war. Sie räumte alles, was ihr eigenes Leben betraf, aus ihrem Kopf und machte Platz für ihn. Zwar hatte er immer einen festen Platz in ihrem Kopf, es verging keine Stunde, ohne dass sie sich fragte, was er wohl gerade mache, wie es ihm wohl gerade gehe. Aber wenn sie ihm begegnete, gab es für sie nur ihn. Jetzt, wo sein Leben nicht mehr auf der Stelle trat, sondern wieder in Bewegung kam, brauchte er erst recht ihre Aufmerksamkeit. Der alte Sandsteinbau lag in der Sonne. Wieder berührte es sie eigentümlich, dass ein Gebäude einem so hässlichen Zweck dienen und dabei so schön sein konnte. Die Mauer mit dem wilden Wein, Wiesen und Waldgrün im Frühling und Sommer, Gelb und Rot im Herbst, die kleinen Türme auf den Ecken und der große in der Mitte, dessen Fenster an die Fenster einer Kirche erinnerten, das schwere Tor abweisend, als wolle es nicht die Bewohner ein, sondern deren Feinde aussperren. Sie sah auf die Uhr. Die da drin ließen einen gerne warten. Oft war es passiert, dass sie vergebens einen zweistündigen Besuch beantragt hatte und nach der bewilligten Stunde einfach nicht abgeholt wurde und noch eine halbe oder dreiviertel Stunde bei ihm saß, ohne wirklich mehr bei ihm zu sein. Aber als die Glocken der nahen Kirche das 7 Uhr geläut begannen, ging das Tor auf und er trat heraus und blinzelte in die Sonne. Sie lief über die Straße und umarmte ihn. Sie umarmte ihn, ehe er die beiden großen Taschen absetzen konnte, und er stand in ihrer Umarmung, ohne sie zu erwidern. »Endlich«, sagte sie, »endlich.« »Lass mich fahren«, sagte er, als sie am Auto standen. »Ich habe so oft davon geträumt.« »Du traust dich?« »Die Autos sind schneller geworden und der Verkehr dichter.« Er bestand darauf und fuhr auch weiter, als ihm vor Anstrengung der Schweiß auf die Stirn trat. Sie saß angespannt neben ihm und sagte nichts, wenn er in der Stadt beim Abbiegen und auf der Autobahn beim Überholen Fehler machte, bis eine Raststätte angezeigt wurde und sie sagte, »Ich muss frühstücken, ich bin seit 5 Stunden auf.« Sie hatte ihn alle 2 Wochen im Gefängnis besucht. Doch als er mit ihr an der Theke entlang ging, das Tablett belud, an der Kasse stand, vom Klo kam und ihr gegenüber saß, war ihr, als sähe sie ihn nach langer Zeit erstmals wieder. Sie sah, wie alt er geworden war, älter, als sie bei ihren Besuchen wahrgenommen oder sich eingestanden hatte. Auf den ersten Blick war er immer noch ein gut aussehender Mann, groß, kantiges Gesicht, leuchtend grüne Augen, volles graubraunes Haar. Aber die schlechte Haltung betonte den kleinen Bauch, der nicht zu den dünnen Armen und Beinen passte. Der Gang war schleppend, das Gesicht grau und die Falten kreuz und quer auf der Stirn und steil und lang in den Wangen zeigten nicht Konzentration an, sondern ein diffuses Überfordertsein. Und wenn er redete, sie erschrak über die Schwerfälligkeit und Zögerlichkeit, mit der er auf ihre Worte reagierte, und über die zufälligen, fahrigen Handbewegungen, mit denen er seine Worte unterstrich. Wie hatte sie das bei ihren Besuchen nicht bemerken können? Was, das mit ihm und in ihm vorging, hatte sie sonst nicht bemerkt? »Wir fahren zu dir?« »Wir fahren übers Wochenende aufs Land. Margarete und ich haben in Brandenburg ein Haus gekauft. In schlechtem Zustand, ohne Heizung, ohne Elektrizität. Und Wasser gibt's nur draußen an der Pumpe, aber mit einem großen alten Park. Jetzt im Sommer ist es dort wunderschön.« »Wie kocht ihr?« Sie lachte. Das interessiert dich? Mit dicken roten Gaskartuschen. Für das Wochenende habe ich 2 extra. Ich habe die alten Freunde eingeladen. Sie hatte gehofft, er werde sich freuen. Aber er zeigte keine Freude. Er fragte nur, wen? Sie hatte hin und her überlegt. Welche alten Freunde würden ihm gut tun? Welche würden ihn nur verlegen oder verschlossen machen? Er muss unter Menschen, sagte sie sich. Außerdem braucht er Hilfe. Von wem, wenn nicht von den alten Freunden? Am Ende setzte sie darauf, dass die, die sich über ihren Anruf freuten und kommen wollten, auch die richtigen seien. Bei manchen von denen, die absagten, spürte sie aufrichtiges Bedauern. Sie wären gerne dabei gewesen, wenn sie es früher gewusst und nicht schon anders geplant hätten. Aber was sollte sie machen? Die Entlassung war überraschend gekommen. Henna, Ilse, Ulrich mit neuer Frau und Tochter, Karin mit neuem Mann, natürlich Andreas, mit dir, Margarete und mir sind wir 10. Marco Hahn? Wer? Ja, du weißt schon. Er hat mir lange nur geschrieben, mich vor 4 Jahren das erste Mal besucht und seitdem verlässlich immer wieder. Neben dir ist er, du meinst den Verrückten, der dich beinahe die Begnadigung gekostet hat. Er hat nur getan, worum ich ihn gebeten habe. Ich habe das Grußwort geschrieben. Ich kannte die Adressaten und den Anlass. Du hast ihm nichts vorzuwerfen. Du hast nicht wissen können, was du anrichtest. Er hat es gewusst und dich nicht abgehalten, sondern reingeritten. Er benutzt dich. Sie war wieder so wütend wie an dem Morgen, an dem sie in der Zeitung las, dass er an einen obskuren linken Kongress über Gewalt eine Grußbotschaft geschrieben hatte. Damit habe er seine Unfähigkeit zu Einsicht und Reue offenbart. So einer dürfe nicht begnadigt werden. Ich rufe ihn an und lade ihn ein. Er stand auf, suchte und fand in seiner Hosentasche Münzen und ging zum Telefon. Sie stand auch auf, wollte ihm nachlaufen und ihn festhalten, setzte sich. Als sie sah, dass er im Gespräch nicht weiter wusste, stand sie wieder auf, ging zu ihm, nahm den Hörer und beschrieb den Weg zu ihrem Haus. Er legte den Arm um sie, und das tat ihr so wohl, dass sie versöhnt war. Als sie weiterfuhren, saß sie am Steuer. Nach einer Weile fragte er, »Warum hast du meinen Sohn nicht eingeladen?« »Ich habe ihn angerufen und er hat einfach aufgelegt. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben.« Sie zuckte die Schultern. »Ich wusste, dass du ihn gerne dabei haben würdest. Ich wusste auch, dass er nicht kommen würde. Er hat sich schon vor langem gegen dich entschieden.« »Das war nicht er, das waren sie.« »Was für einen Unterschied macht das? Er ist der geworden, den sie aufgezogen haben.« Henna wusste nicht, was er von dem gemeinsamen Wochenende halten hat, was er erwarten sollte. Vom Wiedersehen mit Jörg, von dem mit Christiane und mit den anderen alten Freunden. Als Christianes Anruf gekommen war, hatte er sofort zugesagt. Weil er ein Flehen in ihrer Stimme gehört hatte? Weil frühe Freundschaft ein Recht auf lebenslange Loyalität hat? Aus Neugier? Er kam früh. Er hatte auf der Landkarte gesehen, dass Christianes Haus an ein Naturschutzgebiet grenzte und wollte vor dem Wiedersehen gerne noch laufen. Laufen, durchatmen, abschalten. Er war erst am Mittwoch von einer Konferenz in New York unter das Gesetz seines übervollen Schreibtischs und übervollen Terminkalenders zurückgekehrt. Erstaunt sah er, wie stattlich das Anwesen war. Steinerne Mauer, eisernes Tor, hohe Eiche vor dem Haus und weiter Park dahinter. Das Haus ein mehrere hundert Jahre alter Landsitz. Alles war heruntergekommen, das Dach war mit rostigem Wellblech gedeckt. Der Verputz des Hauses bröckelte und schimmelte und die Wiese, zu der sich die Terrasse an der Rückseite einst geöffnet hatte, war mit Gesträuch und Gehölz zugewachsen. Aber die Fenster waren neu. Vor dem Haus war frisch gekiest, auf der Terrasse standen hölzerne Biergartenmöbel, ein Tisch und 4 Stühle aufgeschlagen, weitere Tische und Stühle zusammengefaltet und die Wege in den Park waren vom Bewuchs freigeräumt worden. Henna nahm einen der Wege und tauchte in eine stille grüne Waldwelt ein. Über sich sah er keinen Himmel, sondern sonnenhelles Blattwerk. Und auf den beiden Seiten des grasbewachsenen Wegs schien es durch das Dickicht von Stämmen und Büschen kein Durchkommen zu geben. Eine Weile hüpfte ihm auf dem Weg ein Vogel voraus. Er verschwand so plötzlich, dass Henner nicht hätte sagen können, wohin er verschwunden und ob er davon gehüpft oder geflogen war. Henner begriff, dass die vielen Windungen des Wegs daher rührten, dass der Architekt den Park weitläufig erscheinen lassen wollte. Trotzdem fühlte er sich wie in einem Zauberwald, als sei er verwunschen und sei ihm verwehrt, wieder nach draußen zu finden. Als er dachte, dass er auch gar nicht mehr nach draußen finden wolle, war die Waldwelt zu Ende und stand er vor einem breiten Bach. Am anderen Ufer lagen Felder und in der Ferne ein Dorf mit Kirchturm und Getreidesilos. Immer noch war alles still. Dann sah er bachab eine Frau auf einer Bank sitzen. Sie hatte geschrieben, Heft und Stift auf den Schoß sinken lassen und beobachtete ihn. Er ging zu ihr. Eine graue Maus, dachte er, unscheinbar, unbeholfen, unsicher. Sie sah ihm entgegen. »Du kennst mich nicht mehr?« »Ilse!« So oft passierte es ihm, dass er einem ihm vertrauten Menschen gegenüberstand und einfach nicht auf den Namen kam. Er freute sich, dass er auch einmal sofort den Namen zu einem Gesicht fand, das er fast nicht mehr wiedererkannt hätte. Als er Ilse irgendwann in den 70er Jahren zum letzten Mal gesehen hatte, war sie eine hübsche junge Frau gewesen. Nase und Kinn ein bisschen spitz, der Mund ein bisschen streng, die Haltung immer ein bisschen gebeugt, damit ihre großen Brüste keine Blicke auf sich zogen. Aber sie leuchtete hellhäutig, blauäugig, blond. Jetzt fand Henner das Leuchten nicht mehr, auch wenn sie mit freundlichem Lächeln auf das Wiedersehen und Wiedererkennen reagierte. Er war verlegen, als sei, dass sie nicht mehr war, was sie damals zu sein und zu bleiben versprochen hatte, peinlich. »Wie geht's dir?« »Ich mache frei. 3 Stunden Englisch. Meine Freundin ist für mich eingesprungen und hat es sicher gut gemacht. Aber wenn sie mich anrufen würde oder ich sie erreichen könnte, wäre mir wohler.« Sie sah ihn an, als könne er ihr helfen. »Ich habe das noch nie gemacht, einfach frei machen. Wo bist du, Lehrerin?« »Ich bin geblieben. Als ihr weg seid, habe ich den Referendar fertig gemacht, die 1. Stelle gefunden und dann an meiner alten Schule die 2. Ich habe sie immer noch, Deutsch, Englisch, Kunst.« Als wolle sie es hinter sich bringen, fuhr sie fort. »Ich habe keine Kinder. Ich habe nicht geheiratet. Ich habe 2 Katzen und eine Eigentumswohnung am Berg mit Blick auf die Ebene. Ich bin gerne Lehrerin. Manchmal denke ich, dass 30 Jahre genug sind. Aber das geht wohl jedem so mit seinem Beruf. Ist ja auch nicht mehr lange.« Henner wartete auf die Gegenfrage, »Und wie geht es dir?« Als sie nicht kam, fragte er weiter. »Warst du mit Jörg und Christiane immer in Kontakt?« Sie schüttelte den Kopf. »Christiane habe ich vor ein paar Jahren zufällig auf dem Frankfurter Bahnhof getroffen. Der Schnee hatte den Fahrplan durcheinandergebracht und wir warteten auf unsere Anschlüsse. Seitdem haben wir ab und zu telefoniert. Sie hat gesagt, ich soll Jörg schreiben, aber ich habe mich lange nicht getraut. Als er den Antrag gestellt hat, habe ich es schließlich getan. Ich flehe nicht um Gnade, ich habe diesen Staat bekämpft und er hat mich bekämpft und wir schulden einander nichts. Wir schulden Treue nur dem eigenen Anspruch. Erinnerst du dich?« Die Ankündigung, er habe den Antrag auf Begnadigung gestellt, war so stolz. Auf einmal war Jörg wieder der Junge, den ich kennengelernt habe, in den ich mich verliebt habe. Sie lächelte. Er hat es damals nicht gemerkt und ihr erst recht nicht. Ihr wart alle... Ich hatte immer Angst vor euch, weil ihr so genau wusstet, was richtig und was falsch und was zu tun ist. Weil ihr so entschlossen wart, unbedingt, unbeugsam, furchtlos... Für euch war alles einfach. Und ich schämte mich, dass es für mich schwierig war und ich nicht wusste, wie das mit dem Kapital war und dem Staat und den Herrschenden und wenn ihr von den Schweinen redetet. Sie schüttelte wieder den Kopf, verloren an ihre damalige Scham und Angst. Und ich musste rasch fertig werden, um Geld zu verdienen. Und ihr hattet alles Geld und alle Zeit der Welt und eure Väter. Jörgs und Christianes war Professor, deiner Rechtsanwalt, der von Ulrich Zahnarzt mit großer Praxis und der von Karin Pfarrer. Mein Vater hatte in Schlesien seinen kleinen Bauernhof verloren, der ihn kaum ernährt, ihm aber gehört hatte, und arbeitete in einer Molkerei. Unser Milchmädchen habt ihr mich manchmal genannt, und es war lieb gemeint, denke ich, aber ich habe nicht zu euch gepasst. Und ihr habt mich mehr so geduldet, und wenn ich verschwunden wäre. Henna versuchte, Erinnerungen zu finden, die zu Ilses Erinnerungen passten. Hatte er sich als jemand gegeben, der alles genau wusste und alle Zeit der Welt hatte? Hatte er von Polizisten, Richtern und Politikern als Schweinen geredet? Hatte er Ilse unser Milchmädchen genannt? Es war alles weit weg. Er erinnerte sich an die Atmosphäre der durchdiskutierten Nächte mit zu vielen Zigaretten und zu viel billigem Rotwein, an das Gefühl, ständig auf der Suche zu sein und die richtige Analyse, die richtige Aktion finden zu müssen, an die Hochgestimmtheit bei gemeinsamen Planungen und Vorbereitungen und an das intensive Erleben, den intensiven Genuss der eigenen Stärke, wenn ihnen der Hörsaal gehörte oder die Straße. Aber worüber diskutiert und wonach eigentlich gesucht wurde und warum Hörsäle und Straßen erobert werden mussten, kam in seinen Erinnerungen nicht vor. Und schon gar nicht, wie es Ilse gegangen war. Hatte sie ihnen die Zigaretten geholt und den Kaffee gekocht? Sie unterrichtete Kunst. Hatte sie die Plakate gemalt? Ich finde gut, dass du dich um Jörg gekümmert hast. Ich habe ihn besucht, als er verurteilt wurde und keinen vernünftigen Satz mit ihm wechseln können. Das war's. Bis zu Christianes Anruf vor einer Woche. Hat er sich sehr verändert? Oh, ich habe ihn nicht besucht, ihm nur geschrieben. Er hat mich nie eingeladen. Sie sah ihn prüfend an. Er wusste nicht, ob sie sein langes Desinteresse an Jörg nicht verstand oder sein jetziges Interesse daran, wie Jörg sich verändert haben mochte. Wir werden es bald sehen, nicht wahr? Als Henna gegangen war, schlug Ilse das Heft auf und las, was sie geschrieben hatte. Die Beerdigung fand an einem warmen, sonnigen Tag statt. Es war ein Tag, an dem man hätte an einen See fahren mögen, baden, eine Decke ausbreiten, Rotwein, Brot und Käse auspacken, essen und trinken, den Blick in den Himmel richten und die Gedanken mit den Wolken ziehen lassen. Kein Tag zum Trauern, kein Tag zum Todsein. Die Trauergäste warteten vor der Kirche. Sie begrüßten einander, erkannten sich wieder oder stellten sich vor, waren verlegen. Jedes Wort war falsch. Die Äußerungen der Anteilnahme waren bemüht, die ausgetauschten Erinnerungen blass, und fragte einer nach dem Warum, wurde die Frage hilflos und irritiert abgewehrt. Jedes Wort war falsch, weil Jans Tod falsch war. Er hätte sich nicht umbringen, seine drei kleinen Kinder nicht zuweisen und seine Frau nicht zur Witwe machen dürfen. Wenn man es mit Frau und Kindern nicht mehr aushält, lässt man sich scheiden. Sich umbringen, sich davonstehlen und Frau und Kinder mit Schuldgefühlen zurücklassen, es gehört sich nicht. Da, wo die alten Freunde zusammenstehen, sagt es einer. Ein anderer schüttelt den Kopf. Jan hat Ulla geheiratet, als sie schwanger wurde. Er hat sich nach dem ersten Kind noch auf die Zwillinge eingelassen, damit sie nicht merkt, dass er sie nicht liebt. Er hat die Universität aufgegeben und ist Rechtsanwalt geworden, damit Ulla und die Kinder es gut haben. Er hat sich zu Hause abgemüht, damit Ulla fertig studiert. Alles, weil es sich so gehört. Wie lange schafft man das? Sich verleugnen, weil es sich so gehört. Und wenn man es schafft, ist man dann nicht schon so gut wie tot? Ein Dritter stoppt ihn. Ulla kommt. In der Kirche spricht Jans Vater. Er erzählt, wie unfasslich das Geschehene ist. Jans Verschwinden und einige Tage später sein Auftauchen in der Normandie. Vergiftet von den Abgasen, die er in sein Auto geleitet hat. Das Auto mit Blick auf das Meer in der Nähe eines Ortes geparkt, in dem er vor Jahren einmal besonders glücklich war. Er spricht von der unfasslichen Heftigkeit des depressiven Schubs, der Jan zur Flucht nicht nur aus Familie und Beruf, sondern in den Tod getrieben hat. Er ist das weißhaarige Oberhaupt einer Familie mit vielen Kindern und Enkeln, ein Pfarrer im Ruhestand, und spricht vom depressiven Schub mit einer Autorität, die auch die Freunde beeindruckt, die sich nicht erinnern, Jan jemals depressiv erlebt zu haben. Wissen Sie es besser als der Vater?